Ordnis Kleidung hat meine Gedanken. Ich kann nicht mehr schreiben, keine Reime mehr lang. So lange zieht sich das Album hin, es wird Zeit, doch mir fällt nichts mehr ein. Nichts mehr gescheit, ich kann nicht mehr warten, doch ich ändere davon auch nicht. Ein Klon verschießt meine Müse auf Verflicht. Mein Kopf zerplatzt mir schlecht, ich muss fertig werden, wenn es irgendwie dauert, vor der Album geh ich nicht sterben. Es ist hart, meine Gedanken in meinem Schädel mehr zu haben. Die Hilfe frisst einen auf. Ich nehm's in Kauf, es ergibt keinen Sinn mehr, was ich schreib, kein Grund noch weiter zu rein. Kein Thema, das mich anspornt, ich bin schöpferisch erwohnt. Scheiße, warum geht das nicht los, fängt das mal an, schiffe wirklich das auf dem Papier, mach dich ran. Ich war das sonst immer voll alleine, jetzt 5 Jahre soll ich die Puste rausheilen, das wär schade, da brauch ich mich auch nicht mehr. Rapper nennen, dann hör ich lieber gleich auf, bevor mich Leute kennen. Aber nein, ich schreit das Bäume aus, wie beim Erdbeben, ich stand so lange in der Warteschleife, mir jetzt aufzugeben. Es ist hart, keine Gedanken in meinem Schädel mehr zu haben, der verfrisst dein Auf. Ich nehm's in Kauf, es ergibt keinen Sinn mehr, was ich hab, kein Grund noch weiter zu rein. Kein Thema, das mich anspornt, ich bin schöpferisch erfroren. Zu lange ich in der Warteschleife, doch ich rück immer näher. Ich bleibe standhaft und übe mich in den Luft, denn mein Ziel ergreife ich schon weit oder eher. Zu lange ich in der Warteschleife, doch ich rück immer näher. Ich steh ich da und schlag die Zensur, zu lange ging bei mir nichts mehr los. Zu lange vegetiere ich nur vor mir hin, doch nun ist es vorbei, ich nehm es nicht mehr hin. Das Leben ist zu kurz, einmal konnte ich aufzupassen, jeden Tag scheiße werden. Ich beherrsch mich, um nicht anzuraten, wie soll man das schaffen, keine Menschen zu hassen. Es gilt auch zu viele Arten, die diesen strafen. Es ist hart, diese Gedanken, die die Menschen nur mich haben, doch es ist normal. Nichts ist mehr fatal, zu viel Scheiße auf der Welt, meistens geht es nur ums Geld. Ich übe die Kritik, denn mir geht es nicht um Profit. Warum dauert das so lange, warum öffne ich erst die Augen? Meine Dinge sprechen wieder, ich sehe wie Erfinger versauen. Nein, ich will euch nicht beleidigen, ich erzähle nur Fakten. Nein, ich lasse keine Beleidigung mehr abkacken. Zu absurde Musik und Berechtigung auf Gas. Ein Rap ist verfilmt, kann man über diese Mannpreis. Qualität im Abseits, Qualität ist angesagt. Der Kuh von Rappern, total abgefuckt. Es ist auch diese Gedanken, die die Menschen nur mich haben. Doch es ist normal, nichts ist mehr fatal. Zu viel Scheiße auf der Welt, meistens geht es nur ums Geld. Ich übe hier nur zu tun, denn hier geht es nicht um Profit. Zu lange ich in der Warteschleife, doch ich rücke immer näher. Ich bleibe standhaft und übe mich in Geduld, denn mein Ziel ergreife ich schon weit oder eher. Zu lange ich in der Warteschleife, doch ich rücke immer näher. Ich bleibe standhaft und übe mich in Geduld, denn mein Ziel ergreife ich schon bald oder eher. Zu lange steh ich da und schlage die Zeit tot. Zu lange ging bei mir nichts mehr los. Zu lange vegetiere ich nur vor mir hin. Doch nun ist es vorbei, ich nehm es nicht mehr hin. Oh, oh.